Hallo, hier ist wieder Grüße aus Deutschland. Sie hören Vollbärte und Bierbäuche. Ja, wie der Titel schon sagt, es geht um das Aussehen. Wenn jemand zum Beispiel gut aussieht, ist er attraktiv oder hübsch? Ich glaube ja, dass die meisten Frauen das Aussehen bei einem Mann nicht wichtig finden. Aber alle Frauen, die wir bisher gefragt haben, finden das Aussehen bei einem Mann wichtig. Wir haben aber noch nicht alle Frauen gehört. Das dauert ungefähr 1 Million Jahre. Gut, dann hören wir jetzt mal Gerlinde. Sie ist 33 Jahre alt. Wie wichtig ist dir eigentlich das Aussehen bei einem Mann? Bei einem Mann? Haben Sie gehört? Sie fand schon die Frage merkwürdig. Hören wir mal weiter. Inzwischen, mit 33, ist mir das Äußere eigentlich nicht mehr so wichtig. Das Äußere. Oder das Aussehen. Das Äußere ist ihr nicht wichtig. Naja, das stimmt nicht ganz. Gerlinde hat, mit anderen Worten, gesagt, früher war ihr das Aussehen sehr wichtig und jetzt, mit 33, ist es noch ein bisschen wichtig. So, so. Ja. Mit welchen Wörtern relativiert Gerlinde das, was sie sagt? Inzwischen, mit 33, ist mir das Äußere eigentlich nicht mehr so wichtig. Da waren die Wörter inzwischen, eigentlich, nicht mehr und so. Hören wir uns das nochmal an. Inzwischen, mit 33, ist mir das Äußere eigentlich nicht mehr so wichtig. Was heißt nicht mehr so? Ein bisschen wichtig schon noch? Also generell habe ich was gegen Vollbärte und Bierbäuche. Der Vollbart und der Bierbauch. Sie kennen sicher das Wort Bart, also die Haare, die einem Mann im Gesicht wachsen. Bei einem Vollbart bedecken die Haare den unteren Teil des Gesichts. Es gibt Frauen, die mögen gerne Vollbärte. Aber ich glaube, keine Frau mag Bierbäuche. Meinst du? Was könnte das heißen, der Bierbauch? Ein Bierbauch ist ein dicker Bauch. Oft kommt er vom vielen Bier trinken. Mag Gerlinde Vollbärte und Bierbäuche? Haben Sie das verstanden? Nein, Gerlinde mag sie nicht. Also generell habe ich was gegen Vollbärte und Bierbäuche. Etwas haben gegen jemanden oder etwas. Das bedeutet, etwas oder jemanden nicht mögen. Zum Beispiel? Schau mich doch nicht so böse an. Hast du etwas gegen mich? Nein, ich habe nichts gegen dich. Na, da bin ich aber froh. Wir hören gleich noch Natalie. Sie ist 23. Für Natalie ist vor allem die Ausstrahlung eines Mannes wichtig. Welche zwei Wörter hören Sie in dem Wort? Die Ausstrahlung? Aus und der Strahl. Strahl kennen Sie vielleicht aus dem Wort Sonnenstrahl. Natalie spricht jetzt über die Ausstrahlung eines Mannes. Verstehen Sie, was sie damit meint? Gerade auch eine Ausstrahlung, dass derjenige halt irgendwie eine gewisse Ausstrahlung hat, die ihn interessant macht. Ob das jetzt ist, weil wegen dem netten Lächeln oder interessanten Aussehen oder einer interessanten Tätigkeit, irgendwas. Also irgendwas, was einen halt an dieser Person besonders fasziniert, denke ich mal. Die Ausstrahlung eines Menschen, das bedeutet? Ausstrahlung eines Menschen. Das bedeutet, seine Wirkung auf andere Menschen. Man meint hier eine positive Wirkung. Jemand, der eine Ausstrahlung hat, ist interessant für die anderen. Hören Sie nochmal, Nathalie. Gerade auch eine Ausstrahlung, dass derjenige halt irgendwie eine gewisse Ausstrahlung hat, die ihn interessant macht. Ob das jetzt ist, weil wegen dem netten Lächeln oder interessanten Aussehen oder einer interessanten Tätigkeit, irgendwas. Also irgendwas, was einen halt an dieser Person besonders fasziniert, denke ich mal. Und jetzt die Wiederholung. Wie immer für Sie zum Nachsprechen. Das Äußere ist mir nicht wichtig. Das Äußere ist mir nicht wichtig. Gerlinde hat etwas gegen Bierbäuche. Gerlinde hat etwas gegen Bierbäuche. Die Ausstrahlung eines Mannes ist wichtig. Die Ausstrahlung eines Mannes ist wichtig. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Du, Anna, du wolltest mir doch heute was sagen. Was denn? Na, ob du mich schön findest. Du... Adischau, bei... Jetzt komm. Bei einem Mann ist nicht nur das Aussehen wichtig. Auch das Ansehen ist sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.